B4 B 1 Meine Nummer ist die 695 175 28. Ich wiederhole 695 175 28. 2 Meine Vorwahl ist 069 für Frankfurt. Die Rufnummer ist 637488. Also 069 637488. 3 Ich habe auch Fax 080 455 778 99. Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Natürlich. 080 455 778 99. Dankeschön.